Modul 3. Arbeitsaufträge. Tipps und Arbeitsanweisungen. Berufliche Situationen. Aufgabe 1. Guten Morgen, Herr Bachmann. Hallo Mirek, guten Morgen. Komm doch einmal kurz in mein Büro. Ich möchte dir den heutigen Tagesablauf genau erklären. Heute haben wir nämlich viel vor. Sicher, ich komme sofort. Was gibt es denn Besonderes heute? Haben wir einen neuen Auftrag bekommen? Ganz genau so ist es. Und heute möchte ich dir genauer erklären, wie ein neuer Auftrag abgewickelt wird. Und zwar vom Anfang bis zum Ende. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Teil deiner Ausbildung. Aber bevor wir dazu kommen, such schon mal alle Werkzeuge und Materialien raus, die noch im Wagen fehlen und die wir heute brauchen. Dann kannst du schon alles vorbereiten und den Wagen mit den restlichen Dingen beladen. Das mache ich gleich. Können Sie mir vorher noch sagen, welche Fahrten heute anstehen und ob ich für den neuen Auftrag etwas Besonderes einpacken soll? Natürlich, wir brauchen unsere übliche Malerausstattung. Sieh zu, dass du die Farbeimer überprüfst und dass auch ausreichend Grundierung da ist. Wir fahren heute Mittag wieder zu Herrn Riechling. Dort müssen die Wände vor dem Streichen noch grundiert werden. Klar, Meister. Die Liste mit den gewünschten Farben und den Materialien für den Kunden Riechling habe ich auch hier. Sehr gut, Mirek. Dann erledige das zuerst und vergiss nicht, ausreichend Pinsel und Ersatzrollen einzupacken. Danach kommst du wieder ins Büro und ich zeige dir, was wir für den neuen Auftrag brauchen. So, Meister, der erste Teil ist erledigt. Was kommt als nächstes? Also, heute werden wir zu einer neuen Kundin fahren, Frau Krämer. Sie hat gestern angerufen, weil ein ehemaliger Kunde uns empfohlen hat. Frau Krämer hat eine neue Wohnung und möchte dort einen neuen Boden verlegen lassen. Außerdem möchte sie sämtliche Türen in der Wohnung streichen lassen. Vielleicht kommt da auch noch mehr. Oh, das klingt nach einem guten Auftrag. Dort werden wir bestimmt mindestens eine Woche zu tun haben. Aber Bodenbelege habe ich noch gar nicht gemacht. Ich meine, hier während der Ausbildung habe ich bis jetzt gestrichen, tapeziert, lackiert, aber noch keinen Boden verlegt. Das stimmt. Dann ist das jetzt eine gute Gelegenheit. Deshalb werde ich dir heute alles genau zeigen und erklären. Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir für die Kundin einige Muster mitnehmen, am besten Laminatmuster. Außerdem brauchen wir noch die Farbmuster für die Holzlacke. Das steht alles hinten im Lager, rechts im Regal. Hole ich sofort. Und Herr Bachmann, wie sieht es mit der Untergrundprüfung für Bodenbelege aus? Reicht dafür die Ausrüstung, die wir normalerweise für die Wände nehmen? Sehr gute Frage, Mirek. Ja, die reicht aus. Schau dir aber noch einmal die entsprechende Checkliste an, die du in der Berufsschule bekommen hast. Dort steht alles, was du brauchst. Außerdem wird dort alles Schritt für Schritt erklärt. Prima, ich lese gleich alles nach. Und die Ausrüstung für die Untergrundprüfung ist auch schon im Wagen.